Abschnitt 16 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heyse. Die Trias. Ende. Sie schwiegen darauf eine Weile, denn die lange Rede schien sie erschöpft zu haben, und ihm schwirrte alles, was er gehört, so wunderlich durch den Sinn, dass er Mühe hatte, sich zurechtzulegen. Er betrachtete sie, wie sie vor ihm auf dem Bärenfell kauerte, die lange aschfarbene Mähne, die wie die Bartflechten alter Tannen herabhing, mit ihren silberweißen Händchen strählend wie ein spielendes Kind. Denn sie dachte nicht daran, sich vor ihm zu verhüllen, und sein Malerauge konnte sich an den feinen Linien weiden, mit denen der jugendliche Leib aus dem spinnenwebenden Schleier hervorschimmerte. »Wie es nur möglich ist, dass du in dem schmalen Stämmchen wohnen kannst«, sagte er vor sich hin sprechend. »Ich weiß es selbst nicht«, erwiderte sie und sah nach dem Fichtchen hin. »Aber es geht ganz leicht. Wir werden wie ein dünner Rauch und schlüpfen zwischen den Jahresringen durch ins Innere. Wenn wir aber an die Luft hinaufsteigen, schwillt unsere Gestalt sofort zu der Fülle an, wie du mich siehst. Es ist aber viel hübscher, wenn die Wohnung uns so dicht und warm umschließt, als wie ihr Menschen in den weiten, leeren Räumen haust.« »Willst du meine Wohnung dir ein wenig ansehen?« fragte er und stand auf. Er öffnete die Türe zu dem Nebenzimmer, wo sein Bette stand. Sie aber warf nur einen gleichgültigen Blick hinein. Sie wusste offenbar nicht, was sie aus all dem Gerät und den Möbeln, die da herumstanden, machen sollte. Dagegen schienen die Skizzen an den Wänden des Ateliers sie zu fesseln, aber sie hörte alles, was er darüber sagte, mit einem dumpfen Staunen an. »Was ist das, was du das Meer nennst?« fragte sie. »Und Pinien und Zypressen, von denen habe ich noch nie gehört.« Er sah, dass es vergebene Mühe sein würde, ihr so viel Fremdartiges zu erklären. »Komm hierher«, sagte er. »Erkennst du das?« Es war die Skizze der Berghalde mit ihrem eigenen Baum und dem Bänkchen davor, und sie erkannte es nach einigem Sinnen. »Aber es ist tot«, sagte sie. »Es rauscht nicht und duftet nicht. Wie ist das Bild da an die Wand gekommen? Wenn ich mich im Bache spiegelte, sah ich alles viel schöner, obwohl die Wellen es graus und wirr machten. Nein, hier möchte ich nicht wohnen. Es ist wärmer hier als draußen, aber es macht die Brust beklommen und ist nicht, wie wenn das Sonnenlicht durch meine Zweige rieselte.« Dann sah sie die Geige liegen und fuhr mit den Händen darüber hin. »Was ist das?« fragte sie. Er nahm das Instrument auf und begann leise darauf zu spielen. Da wurde sie erst sehr ernst, aber nach und nach verklärte sich ihr Gesicht, ihre Augen leuchteten und sie horchte wie verzückt. »Meer, Meer«, hauchte sie. »Es ist, wie wenn der Winter vergeht und das Eis schmilzt, und nun wachen alle Vögel auf, und der Bach fängt wieder an zu rauschen, und oben in den hohen Wipfeln unserer Alten säuselt und saust es. Oh, wie süß!« Und ihre Ärmchen über dem kleinen Haupt zusammenschlingend, begann sie mitten im Zimmer auf dem Teppich zu tanzen, in dem Schnee, der durch das aufgerissene Fenster hereingedrungen war, zart verschlungene Figuren mit den Spitzen ihrer schlanken Füße zeichnend, dazwischen sich wie ein flatterndes Wölkchen aufschwingend und in der Luft herumwirbelnd und dann wieder herabschwebend, von der grauen Mähne umflogen, ähnlich einer Möwe, die auf dem weißen Wellenschaum schwebt, sich hin und wieder aufschwingt und in die Flut zurücksinkt. Während er all seine Kunst aufbot, in den liebreichsten Tanzmelodien hingen seine Augen entzückt an der reizenden Gestalt, und er hätte bis an den lichten Morgen sofort spielen und ihrem Herumgaukeln zuschauen mögen. Da sprang plötzlich eine Saite, und wie er einen Augenblick innehielt, sah er die Tänzerin in die Knie sinken und ihn mit flehenden Augen anblicken. »Was hast du?« rief er erschrocken und eilte zu ihr hin. »Es ist nichts«, hauchte sie. »Mir war zu wunderlich. Es fuhr mir wie ein Blitz durch alle Glieder. Aber spiele nicht mehr. Mir ist, als könnte ich nicht ruhig sterben, wenn ich solche Musik höre. Als fühlte ich mich zum ersten Male, wie süß das Leben ist und wie bitter der ewige Schlaf.« Sie erhob sich langsam und glitt nach dem Kamin. Er sah, wie sie davor niederhockte und in die Glut starrte, die jetzt bis auf wenige zuckende Flämmchen zusammengesunken war. Dann schüttelte sie sich und wandte sich nach dem Divan, wo sie sich lang ausgestreckt zum Schlafen anzuschicken schien. Doch dauerte es nur wenige Augenblicke, so schnellte sie wieder in die Höhe. Ihr Blick war auf das Skizzenbuch gefallen, das er vorhin weggeworfen hatte. Das Blatt mit dem Mädchenkopf war noch aufgeschlagen. Sie senkte ihre Augen dicht darauf und rief mit einer munteren Stimme, wie er sie in der ganzen Zeit nicht von ihr gehört hatte, »Da ist sie ja! Warum hast du sie mir nicht längst gezeigt? Und warum ist sie nicht selber hier?« »Wer?« fragte er verwirrt. »Wer sollte hier sein?« Sie antwortete nicht. Sie strich nur mit der Hand über die Zeichnung, als ob sie den schönen Mädchenkopf liebkosen wolle. Dann schüttelte sie die Haare von der Stirn zurück und sah den Maler mit einem missbilligenden Blick an. »Du warst nicht gut zu ihr, weißt du's nicht mehr? Und es war doch ein so schöner Tag. Ich hatte den heißen Mittag verschlafen. Als die Luft sich verkühlte, stieg ich in meinen Wipfel und sah mich um und freute mich an den hellgrünen jungen Sprossen, die an all meinen Zweigen vorgedrungen waren. Auch die Nymphe kam aus dem Bache vor. Mit halbem Leibe tauchte sie aus dem Wasser und nickte mir zu, und wir plauderten in unserer Sprache miteinander. »Wovon?« fragte er. »Von unseren Geheimnissen. Die würdest du nicht verstehen.« Bald aber horchten wir auf die Menschenstimmen, die droben im Walde unter den alten Bäumen laut wurden. Wir sahen einen fröhlichen Schwarm gelagert. Sie hatten Tücher auf das Moos gebreitet. Blanke Geräte standen darauf. Wir konnten deutlich sehen, wie sie aßen und tranken, und hernach sangen sie. Auch eine Musik erklang, ungefähr wie dein Spiel auf dem kleinen braunen Holz. »Ich war es, der spielte«, warf er dazwischen und senkte seine Stirn mit einem düsteren Ausdruck. »Freilich warst du's«, fuhr sie fort, »und damals sah ich dich auch zum ersten Male. Du aber konntest mich nicht sehen, weil heller Tag war, und du warst auch zu fern von mir. Und Kinder sah ich, die droben auf dem Hang Ball spielten und jauchzten, und die Alten lagerten im Schatten und schauten ihnen zu. Einige liefen über den Rasen und andere ihnen nach, sie zu haschen, und es gab viel Gelächter, und ich musste heimlich seufzen, da ich eure Lust sah und selber einsam war, denn die Nachbarin war wieder in ihre Wellen hinabgetaucht. Und auf einmal sah ich ein schönes Mädchen, das kein Kind mehr war, sich unter die Kleinen mischen und zwei an den Händen nehmen und mit ihnen tanzen. Du aber warst an den Saum des Waldes getreten und blicktest immer auf die Schöne. Und wie sie dann ein Tanzliedchen zu singen anfing, nahmst du dein braunes Spielgerät und begleitetest ihre Stimme, dass alle Kinder zu lärmen aufhörten und ganz still herankamen, um auch zuzuhören. Das Mädchen aber verstummte plötzlich, drehte sich im Kreise, dass ihr Röckchen flog, und rief dir etwas zu, was ich nicht verstand. Ich sah aber, wie sie auf einmal zu laufen anfing, und du ihr nach, und erst huschte sie oben zwischen den Stämmen durch und lachte, da du ihr nicht nachkommen konntest. Und als sie es so eine Weile getrieben hatte, während die Kinder lachten, dass du sie nicht fangen konntest, tauchte sie jetzt aus dem Waldschatten hervor und sauste den grünen Abhang hinunter, gerade auf mich zu, und warf sich atemlos auf das Bänkchen unter mir, das liebe Gesicht ganz rot von der hastigen Jagd, und dabei blitzten ihr die schwarzen Augen vor Lebensfreude und Schämerei. Du aber, du wirst wohl noch wissen, wie du da atemlos nachgestürmt kamst und dich neben sie setztest, und was du ihr ins Ohr sagtest, mit heimlicher Stimme, obwohl niemand als ich in der Nähe war, dich zu belauschen, und meine Zweige euch auch gegen die Blicke der anderen beschirmten. Oder hast du es vergessen, du böser, wunderlicher Mensch?« Er war auf einen Sessel gesunken und bedeckte das Gesicht mit den Händen. »Schone mich«, stammelte er, »warum mahnst du mich an die süßeste und traurigste Stunde meines Lebens?« »Ich habe seitdem oft daran denken müssen«, sagte sie, das Köpfchen ernsthaft wiegend. »Ich wusste schon so manches von euch Menschen. 14 Jahre lang hatte ich hören können, was man auf dem Bänkchen plauderte. Aber so zärtliche Worte hatte ich nie gehört, wie du sie dem schönen Mädchen ins Ohr rauntest. Ich sah auch, wie ihr das Lachen verging und wie schwer sie atmete und dass sie kaum ein Wörtchen zu erwidern vermochte. Du aber schienst auch keine lange Rede erwartet zu haben. Du stießest einen Freudenruf aus und wolltest das Liebchen stürmisch in deine Arme schließen. Aber sie wehrte dir und sagte, lass mich, wir sind hier nicht allein. Was würden die Eltern denken und die anderen, wenn sie uns sähen? Ist dir's nicht genug, dass ich dir gesagt habe, ich wolle dein sein? Da runzeltest du die Stirn. Ist es denn auch kein Traum? Riefst du. Hat mich nicht der Mittagszauber zum Besten? Und wenn es Abend wird, erlischt all mein Glück und ich bin so arm wie zuvor? Wie soll ich glauben, dass du mich wirklich liebst, wenn du mir nicht einmal den ersten Kuss gönnen willst, und auch sonst habe ich kein sichtbares Zeichen, das meine Zweifel beschwichtigt?« Da lächelte sie schalkhaft und sagte, »Du Ungläubiger, wart, ich will dich trösten.« Und aus einer kleinen Tasche, die sie am Gürtel trug, zog sie ein Scherchen hervor und sagte, »Ich werde dir eine der jungen Sprossen von diesem Bäumchen abschneiden. Die sollen dir dafür bürgen, dass ich eine immergrüne Liebe zu dir trage.« Du aber ergriffst ihre Hand und sagtest, »Was soll mir der kleine stachelige Zweig? Wenn du es ernstlich meinst, was ich immer noch nicht glauben kann, da ich dich immer lachen sehe, während ich selbst so betrübt und hoffnungslos dich anschaute, so gib mir ein Pfand, das mir eine bessere Bürgschaft leistet. Lass mich eines der krausen Löckchen abschneiden, hier hinten an deinem Nacken, die nur einmal anzurühren ich mich so toll gesehnt habe. Wenn ich so ein Stück von dir selbst besitze, werde ich nicht mehr zweifeln, dass du dich mir ganz schenken willst.« »Sagtest du nicht so, du Wunderlicher?« Und sahst das liebe Kind mit glühenden Augen dabei an, als wolltest du sie zu Asche versengen, wenn sie dir nicht den Willen täte? Sie aber fürchtete sich nicht. Sie schüttelte mit einem leisen Lächeln den Kopf und sagte, »Wenn du das Fichtenzweiglein nicht willst, bekommst du nichts. Eines von meinen Löckchen darf ich dir nicht eher geben, als bis meine Eltern mich dir verlobt haben.« Es sind genau gezählt ihrer 7. Die Mutter zählt sie jeden Abend nach, und wehe mir, wenn eines fehlte. Also sei lieb und vernünftig und gedulde dich fein. Du aber warst gar nicht zur Vernunft und Geduld aufgelegt. Wenn du mir dies Kleine verweigerst in der ersten Stunde, da du mir dein Herz ergeben hast, wie soll ich glauben, dass du es redlich meinst, dass du überhaupt ein Herz besitzest? Oh, rief sie und lachte, zu einer richtigen guten Frau gehört nicht bloß ein Herz, sondern auch ein bisschen Verstand, und der meine warnt mich, dir nicht gleich zu viel nachzugeben. Du musst wissen, in diesen Nackenlöckchen steckt meine ganze Stärke und Selbstständigkeit. Wenn ich eines davon verliere, muss ich deine Sklavin werden, und dazu habe ich keine Lust, wenigstens für jetzt noch nicht. Hernach, wenn wir Mann und Frau sind, kannst du sie mir alle abschneiden, und wenn sie mir nicht wieder wachsen, musst du freilich mein Herr sein, setzte sie schalkhaft hinzu. Für heute aber begnüge dich mit dem Zweiglein, das grün ist wie die Hoffnung. Damit stand sie auf und schnitt wirklich eine der frischen Sprossen ab und reichte sie dir. Du aber sahst sie mit einem wilden Blick fast feindselig an, nahmst das Zweiglein und zerrissest es. »Ich sehe, was ich dir wert bin«, riefst du. »Es war ein Wahnsinn zu denken, du trägst ein Herz in der Brust, und dies Herz könne mir gehören. Zu einem Spiel bin ich dir gut genug, aber im Ernst willst du mir nicht das kleinste Opfer einer eigensinnigen Laune bringen.« Da sah die Liebliche dich mit großen, traurigen Augen an. »Das kann dein Ernst nicht sein, Ralf«, sagte sie gelassen. »Mein bitterster Ernst«, riefst du dagegen, und standst nun ebenfalls auf. »Und es ist besser, es entscheidet sich gleich zwischen uns, als dass du dein übermütiges Spiel ferne mit mir treibst, wie bisher.« »Ich spiele nicht«, antwortete sie, und ihre Stimme zitterte. »Auch wäre mir der Einsatz zu hoch. Wenn du mir nicht vertrauen kannst, so ist es besser, wir bleiben beide frei. Du weißt, womit du mich ewig binden kannst«, sagtest du dann. Dann war es eine ganze Weile still zwischen euch, und ihr standet mit abgewendeten Gesichtern. Ich sah, wie es feucht unter ihren langen schwarzen Wimpern hervorquoll, aber sie blieb fest. Sie steckte die kleine blanke Schere wieder in die Tasche, fuhr sich mit der Hand über die Stirn und sagte, »Wir wollen zu den anderen gehen. Sie werden unruhig sein, wo wir geblieben sind.« Dann schritt sie langsam die Halde hinauf, ohne sich nach dir umzusehen. Du aber sankst auf das Bänkchen, und ich glaube, die Hände, die du vor das Gesicht drücktest, sollten der Sonne droben verbergen, dass du großer Mensch in Tränen ausbrachst wie ein krankes Kind. Er hatte sie reden lassen, ohne eine Laut von sich zu geben. Nur zuweilen fuhr ein schmerzliches Zucken durch seine Brust, und er drückte die geschlossenen Lider fester zu, als ob er einer unbequemen Erleuchtung, die sich ihm auftrank, wehren wolle. Eine ganze Weile war es so still in dem weiten Raum, dass man das leise Geräusch der zu Asche sinkenden Kohlen im Kamin vernehmen konnte. Da fühlte er auf einmal ein kühles Wehen an seinen Schläfen, wie wenn ein Lüftchen drüber hinführe, und als er die Augen aufschlug, sah er seinen geheimnisvollen Gast auf seinen Knien sitzen, mit dem rechten Händchen sein Gesicht streichelnd, während das linke ihm über die feuchte Wimper fuhr. Er fühlte aber keinen Druck eines körperlichen Wesens auf seinem Schoß, nur wieder der seltsame Harzduft umspielte ihn. »Was träumst du nun, du armer Narr?« hörte er sie flüstern. »Damals im Walde war ich höchstlich erstaunt, wie töricht du es getrieben. Denn du musst wissen, so jung ich dir erscheine, ich bin kein Kind mehr, das noch nichts vom Lieben wüsste. Nur verstehen wir im freien Walde es anders als ihr Menschen in den steinernen Häusern. Wenn wir unsere Reife erlangt haben und in der Mondnacht mit den anderen unseren Reigen tanzen, finden wir uns zusammen mit denen, die uns benachbart sind, und vermählen uns, wie es uns beliebt. Wir sind nicht so töricht, von Herrschen und Dienen zu plaudern und ein Pfand zu fordern für unsere Treue und das junge Leben zu verbittern mit eigensinnigen Grillen. Auch ich hatte schon einen schönen Geliebten und Gemahl. Er stand nur wenig Schritte aufwärts, am Bache neben mir, und ich hätte ihm, wenn er so töricht gewesen wäre, es zu verlangen, all meine grünen Sprossen geopfert. Vom Jahr hat man ihn gefällt, seitdem bin ich einsam geblieben. Aber eben, weil ich weiß, was man da leidet, habe ich nicht begriffen, wie ihr jungen Menschenkinder, die ihr euch so viel klüger dünkt als unser eins, euch so plagen und narren mögt. Denn, wie ich sehe, noch immer bist du nicht zur Vernunft gekommen, und diesen Abend, der in allen Häusern fröhlich gefeiert wird, verbringst du allein. Und hätte ich dich nicht besucht, wer weiß, du hättest dich erst spät in den Schlaf geweint. Wenn ich schadenfroh wäre, hätte ich geschwiegen. Zur Rache dafür, dass mein Leben dahin ist, da ihr meinen Baum umgehauen habt. Aber wir Waldgeister sind gut und mitleidig. Und darum dauerst du mich, und ich möchte dich glücklich sehen. Glücklich, rief er. O Dryas, ich kann es nie wieder werden. So gut du es meinst, du verstehst das nicht, was mich all meiner Hoffnung beraubt. Sie ist kalt wie ein Stein geblieben, all die langen Monate. Sie hat mir nicht das kleinste Zeichen gegeben, dass es ihr leid tue um mich. Ich habe nur eine Hoffnung, dass ich sie mit der Zeit vergessen lerne. Sie wiegte nachdenklich das Köpfchen und legte die kleine Hand über die Augen, wie um ungestört nachzusinnen. Nach einer stummen Pause sagte sie, »Du warst blind damals. Ich aber hatte die Augen offen. Ich sah, dass eine schöne, stille Flamme in ihrem Herzen loderte. Du aber streutest Asche darauf durch deinen unsinnigen Trotz. Nur ein Hauch von deinen Lippen und die Glut schlägt ihr wieder hell aus den Augen. Willst du sagen, du liebtest sie und bist so ungroßmütig und bestehst auf deinem herrischen Willen, dass du sie von dir zurückschreckst, statt sie mit holder Milde vertraulich zu machen? Schäme dich, du großer, törichter Mensch, und mache wieder gut, was du verdorben hast. Heut ist eben die rechte Zeit. Ich flog an einem hohen Hause vorbei, da stand ein Greis mitten unter vielen Menschen und sprach zu ihnen von Engeln, die in dieser Nacht eine Friedensbotschaft vom Himmel gebracht hätten. Willst du nun taub dagegen bleiben und nicht auch Frieden schließen? Nein, verliere keine Zeit, geh zu dem schönen Lieb und zause sie an ihren Löckchen und freue dich, dass sie alle sieben so kraus um den schlanken Nacken stehen, und bring ihr einen Gruß von der Dryas, die ihr wünscht, dass sie ihres Glückes sich länger freuen möge, als es mir beschieden war. Auf, du Träumer! Wenn du wiederkehrst, wirst du mich nicht mehr finden. Ich kehre an meinen Baum zurück und will dort einschlafen, um nie mehr zu erwachen. Sie neigte ihr weißes Gesichtchen gegen ihn, und er empfand den kühlen Hauch ihrer Lippen an den seinen. Dann glitt sie von seinen Knien herab und wandte sich nach dem Baum. Er hatte sich erhoben und blickte ihr nach, und wie er sie zwischen den Ästen hinaufklimmen sah und das reizende Spiel der weißen Glieder zwischen dem Gezweig bemerkte, kam ihm plötzlich die Lust, die schwindende Erscheinung festzuhalten. Er nahm das Skizzenbuch zur Hand, setzte sich auf den Divan und bat sie, ihm nur ein kurzes Weilchen stillzuhalten. Sofort blieb sie ruhig im Astwerk hängen, auf einen der breitesten Zweige hingelagert, den einen Arm um den Stamm geschlungen, den anderen über ihr schlankes Haupt gelegt. Sie schien einzuschlummern in dieser Lage. Zuweilen kam ein Laut wie ein tiefer Seufzer von ihren Lippen, und nur die Augen blieben weit geöffnet und schienen dem jungen Freunde liebreich zuzuwinken. Der aber sputete sich, die reizende Linie nachzuzeichnen, und die Sorge, sie möchte ihm entschwinden, drängte sein Verlangen zurück, gleich auf der Stelle vorzueilen und zu beweisen, dass er darauf brenne, Frieden auf Gnad und Ungnade zu schließen. So zeichnete er immer hastiger. Der Schweiß trat ihm vor die Stirn. Er hielt den Atem an, als könne jeder Hauch das Wild verschwinden machen. Nun begann er schon, die Zweige um ihre lieblich hingegossene Gestalt hinzustricheln. Der Stern zackte sich über ihrem Kopf in großen, hellen Strahlen. Noch eine kleine Geduld und auch der Stamm, an den sie lehnte, war im Umriss vollendet. Da erschollen drei kräftige Schläge an die Tür des Ateliers. Der Zeichner fuhr in die Höhe, das Buch glitt ihm von den Knien, und wie er nach dem Fichtenbäumchen hinübersah, war der weiße Spuk aus den dunklen Zweigen drüber verschwunden. Die Türe ging auf, ohne dass das Herein abgewartet wurde. An der Schwelle stand eine hohe Gestalt in langem Kapuzenmantel, über und über beschneit, und stampfte den Schnee von den derben Stiefeln. »Teufel, auch ist's hier ungemütlich«, rief eine tiefe Bassstimme. »Ich glaube gar, die Höhle ist leer, oder das Murmeltier schläft seinen Winterschlaf.« »Du bist's, Enak«, klang jetzt die Stimme des Malers vom Divan her. »Ich habe dich schon lange erwartet.« »Es sieht nicht gerade danach aus«, erwiderte der Ankömmling und trat vollends herein, den triefenden Hut auf einen Schemel werfend und den Mantel lüftend. »Wenigstens hast du dich nicht sehr angestrengt mit den Vorbereitungen zu meinem festlichen Empfang. Eine sibirische Temperatur und die schönste ägyptische Finsternis, und da schneit es noch dazu ganz frech zum Fenster herein. Erlaube, dass ich die Luftscheibe schließe und dann vor allem die Beleuchtung verbessere. Denn bei dem zweifelhaften Glimmen des Weihnachtssterns da oben hätten weder die Hirten auf dem Felde noch die heiligen drei Könige den Weg zur Krippe finden können. Oder möchtest du noch weiter in den heiligen Abend hineinschnarchen?« Er war zu dem Gaslüfter getreten, der von der hohen Decke des Ateliers herabhing, und im Nu leuchteten sämtliche Flammen auf und warfen ihren Schein über die Gestalt des jungen Malers, der sich jetzt schwerfällig von dem Ruhebett erhob. »Guten Abend, Enak«, sagte er und streckte dem Freunde die Hand entgegen. »Du bist sehr im Irrtum, wenn du meinst, dass ich geschlafen hätte. Ich habe viel mehr Besuch gehabt, sehr angenehmen.« »Damenbesuch.« »Nun, da begreife ich«, lachte Enak mit seinem dröhnenden Bass, »dass du es hier warm genug gefunden hast und dass dir auch die Beleuchtung genügte. Am Ende habe ich gestört und das verschämte Fräulein hat sich wie ein aufgescheuchtes Hühnchen ins Nebenzimmer geflüchtet, als ich anklopfte. Ruf sie nur wieder herein. Ich bin kein Spielverderber und übrigens weißt du, dass ich immer den Kopf geschüttelt habe, wie du dein junges Leben vertrauert hast, seit du mit deiner Toni auseinandergekommen bist. Teufel auch. Du hättest froh sein sollen, dass du noch bei Zeiten den Kopf aus der Schlinge ziehen konntest. Wenn's ernst geworden wäre mit dieser Liebschaft, wie ich das Mädel kenne, wärst du furchtbar unter den Pantoffel gekommen. Aber wenn es die Vorsehung gnädig mit dir gemacht hat und dir deine Freiheit erhalten hat, musst du darum das ewig Weibliche ein für allemal dir vom Leibe halten? Komm, lass uns Feuer im Ofen und im Kamin machen und einen süßen und feurigen Punsch brauen. Und wenn es dann hier gemütlich zu werden anfängt, laden wir deinen verstohlenen Damenbesuch ein, an unserem frugalen Tische vorlieb zu nehmen. Und ich werde mich so unwiderstehlich liebenswürdig betragen, dass ich sie dir abspenstig mache, ehe sie das zweite Glas ausgetrunken hat. Wer ist's denn? Kenne ich sie? Etwa die kleine blonde Hexe mit den Taubenaugen, die neulich bei dir war, um zu fragen, ob du kein Kopfmodell brauchen könntest? Während der Freund diese lange Rede in seinem humoristisch brummigen Ton von sich gab, war Ralf wie ein Träumender im Zimmer herumgegangen, in alle Winkel spähend, als suche er etwas schmerzlich Vermisstes. Zuletzt war er an dem Bäumchen neben dem Fenster stehen geblieben und hatte seinen Blick in das Dunkel der grünen Zweige gesenkt. Nun wandte er sich zu dem langen Gefährten um, in dem erloschenen Ofen die Kohlen wieder in Brand zu bringen. »Wer bei mir gewesen ist«, sagte er langsam, »erzähle ich dir nachher. Ich habe jetzt, du wirst mich entschuldigen, aber ich muss vor allem einen eiligen Gang machen. Spätestens in einer halben Stunde bin ich zurück. Indessen magst du dafür sorgen, dass es hier warm wird. Und wenn du mittlerweile unseren Schlaftrunk präparieren willst, da auf dem Tische findest du alles Nötige. Also, auf Wiedersehen, mein Alter«, rief er, indem er sich in großer Eile, als fürchte er, zurückgehalten zu werden, den Mantel umhing und den Hut aufstülpte. »Frage mich jetzt nicht. Hernach, wenn ich hoffentlich ein leichteres Herz mitbringe, sollst du alles erfahren.« Der Freund sah in höchstem Erstaunen von seinem Heizgeschäft, das er kniend verrichtete, auf. Aber ehe er noch den Mund zu einer Frage öffnen konnte, war Ralf schon aus der Tür, und der Zurückgebliebene hörte brummend und kopfschüttelnd, wie er die steile Treppe in weiten Sätzen hinunterstürmte. Die halbe Stunde war aber noch kaum vergangen, da hörte Inak dieselben beflügelten Schritte die Treppe wieder hinaufsausen. Die Tür ward aufgerissen, und der Träumer, der vor kurzem hier herumgewankt war, trat mit strahlendsten Augen und elastischem Gang ins Zimmer. »Da bin ich wieder«, rief er. »Nein, nicht ich, sondern ein neuer Mensch, ein glücklicher, selig wie ein junger Gott. Ahnst du, wo ich war, mein Alter? Bei ihr, bei dem geliebten einzigen Mädchen, gegen das ich mich so sträflich vergangen habe. Die Dryas hat recht. Es war eine kindische Torheit, an ihrem Herzen zu zweifeln. Wie ich in ihrer Wohnung ankam, mein Herz klopfte so laut. Ich meinte, sie müssten es drinne hören, ohne dass ich klingelte. Aber dann öffnete mir das Dienstmädchen. Ich drückte ihr einen Taler in die Hand, dass sie schweigen möchte, wer da sei, und nur das Fräulein herausrufen. Und nun stand ich in dem Flur, wo nur ein schwaches Lämpchen brannte, und hörte im Wohnzimmer drinnen die Stimmen von Tonis jungen Geschwistern und dachte, wie auch ich jetzt unter ihnen Weihnachten feiern könnte, wenn ich nicht ein so verzweifelter Starrkopf gewesen wäre. Und jetzt ging eine Seitentür auf und ich sah meine Liebste eintreten. Nein, ich sah sie kaum, denn ohne dass ich wusste, wie es geschah, hielt ich sie in den Armen und drückte sie an mich. Und wir hatten uns auf den Mund geküsst, so lang und fest, wie ich es im schönsten Traum nie erlebt hatte. Als wir aber ein wenig zur Besinnung kamen, stammelte ich von der langen, trefflichen Rede, die ich mir unterwegs ausgedacht, nichts weiter als: »Toni, ich war ein großer Narr. Kannst du mir vergeben?« Und sie drückte mir ihr kühles, zitterndes Händchen auf den Mund und flüsterte: »Und ich erst, Ralf, was für eine Närrin ich gewesen bin.« Und gleich darauf hörte ich ihr süßes, schalkhaftes Lachen, und sie sagte, so wäre ja alles in Ordnung, da der Narr und die Närrin ineinander vernarrt sind. Dann sprachen wir noch ein paar Augenblicke vernünftiger miteinander, und wir waren beide einverstanden, dass ich nicht jetzt in ihren heiligen Abend hineinschneien, sondern morgen früh ganz ehrbar bei ihren Eltern um sie anhalten sollte. Die Hauptsache ist doch, sagte sie, dass wir uns jetzt einander selbst beschert haben fürs ganze Leben. Und nun wollte ich fort, damit wir nicht überrascht würden. Aber warte noch einen Augenblick, raunte sie mir zu und ließ mich im Vorplatz stehen. Nicht 3 Minuten, so huschte sie wieder herein und gab mir ein verschlossenes Briefkuvert. Was hast du mir noch zu schreiben gehabt, Schatz? Fragte ich. Nur ein ganz kleines Liebesbriefchen. Aber lies es erst, wenn du zu Hause bist, sagte sie und drückte mich noch einmal an sich und drängte mich dann hinaus. Wie ich den Weg zurückgefunden, weiß ich wahrhaftig nicht. Hier aber ist der Brief. Er zog das kleine Kuvert aus der Tasche und öffnete es beim Schein der römischen Messinglampe. Ein zusammengelegtes Papier war darin enthalten, unbeschrieben. Als er es aber auseinanderfaltete, kam eine kleine braune Haarlocke zum Vorschein. »Das herrliche Kind«, rief er, »siehst du nun, Inak, wie unrecht du ihr getan hast? Sie denkt nicht daran, ihre Macht über mich zu missbrauchen. Sie liefert mir selbst den Zauber aus, in welchem sie ihre Stärke verborgen glaubt.« Und er drückte das seidene Pfand demütiger Liebe an seine Lippen. »Armer Junge«, brummte der Freund, »du wirst deinem Schicksal nicht entgehen. Meinst du, ein Frauenzimmer verzichte je auf ihre Herrschaft über uns Mannsbilder? Aber ich merke, dass all meine Weisheit heute an dir verschwendet wäre. Lass uns lieber darauf trinken, dass dir die Augen nie aufgehen, dass du aus dem Traum, den du heute träumst, nie unsanft geweckt werden möchtest.« Er schenkte beide Gläser voll. »Auf das Wohl deiner Braut«, rief er, »wenn's denn einmal nicht anders sein soll.« »Und auf das der Dryas, der ich sie verdanke«, setzte Ralf andächtig hinzu, indem er das Glas auf einen Zug leerte. »Was ist's mit der Dryas?«, fragte der andere. »Du hast schon vorher den Namen genannt.« »Das ist eine lange, seltsame Geschichte«, sagte der glückliche Bräutigam, indem er sich auf den Divan setzte. »Aber da ich versprochen habe, dir von meinem Damenbesuch zu berichten?« Und er erzählte, was ihm begegnet war. Als er geendet hatte, sagte der andere ruhig: »Das hast du geträumt. mein Sohn, und ich könnte dich darum beneiden. Man träumt nicht immer so artige Sachen.« »Geträumt? Aber wenn ich dir sage, dass ich es nur ihr verdanke, zur Vernunft gekommen zu sein und meiner Liebsten das erste gute Wort gegeben zu haben. Und übrigens, ich kann dir es ja beweisen, dass es keine Einbildung war, dass sie mich wirklich leibhaftig besucht hat. Gott weiß freilich, wie es damit zugegangen ist. Da liegt ja noch das Buch, in das ich meine Skizze von ihr gemacht habe, wie sie sich oben zwischen den Zweigen ihres Baumes so malerisch hingestreckt hatte. Deinen eigenen Augen wirst du doch glauben müssen.« Er hob das Skizzenbuch auf und blätterte darin herum. Er wusste ganz genau, auf die linke Seite, Tonis Porträt gegenüber, hatte er seinen lieblichen Gast abkonterfeit. Aber wie er jetzt die Seite aufschlug, sah ihn nur das Gesicht seiner jungen Braut schalkhaft über die Schulter an. Die Seite gegenüber war leer. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Jessi Dessau-Rosslau im November 2024. Ende von Neue Märchen von Paul Heise.